Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier im freien Radio Berlin-Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute sowohl lokale als auch internationale Beiträge. Im internationalen Teil beschäftigen wir uns einmal mit dem 4. Juli, dem sogenannten Independence Day oder auch Nationalfeiertag in den USA. Wir haben eine sehr interessante Kolumne von Mumia Abu-Jamal dazu, der sich mit der Rolle der früheren Migrantinnen und heutigen Migrantinnen in den USA anhand dieses 4. Julis auseinandersetzt. Wir haben dann einen Beitrag, den wir von Radio Dreieckland übernehmen durften. Timo hat dort eine längere Reportage über die gegenwärtige Demokratiebewegung im Sudan gemacht, sehr interessant und vielschichtig, wie wir finden. Deswegen werdet ihr es heute hier hören. Dann wenden wir uns natürlich mit dem Demo-Ticker und den Veranstaltungshinweisen zu aktuellen Ereignissen hier in Berlin. Um dann nochmal etwas vorauszuschauen auf die kommenden Wahlen, Landtagswahlen in Sachsen, in Brandenburg und bald darauf ja auch in einigen anderen Ländern des Ostens. Und uns nochmal die Rolle der AfD und ihrer Flügelstreits, die sich aktuell abspielen, also gerade so der Wirtschaftselitäre gegen den völkisch-nationalistischen, mal genauer, oder Wirtschaftselitär ist wahrscheinlich zu eng beschreibend geschrieben, wahrscheinlich eher der deutsch-nationale gegen den völkisch-nationalistischen Teil der AfD. Da gibt es ja durchaus Spannungen gerade, die sich abspielen, und dann auch nochmal im Zuge der Einstufung der identitären Bewegung, die ja vom Verfassungsschutz inzwischen als rechtsextrem eingestuft wird, deren Verzahnung mit der AfD, vor allen Dingen in Sachsen. Das sind Sachen, mit denen wir uns auch beschäftigen wollen. Wir haben da einen sehr interessanten Beitrag gefunden von der tagesaktuellen Redaktion des Radio Korax. Und das hört ihr heute hier in der Sendung. Das Ganze natürlich etwas unterbrochen und garniert mit Radau-Musik, die ich zusammengestellt habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. We'll be right back. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Holiday peals and nightmare groans. Bells ring and politicians preen as the 4th of July comes around. Wenn der Unabhängigkeitstag, der Nationalfeiertag der USA, am 4. Juli gefeiert wird, dann läuten überall die Glocken und Politiker werfen sich wortreich in die Brust. Zusammen mit den ihnen verbundenen Konzernmedien bejubeln sie den Tag als ein sogenanntes Fest der universellen Freiheit, jenes Mythos, der die Vereinigten Staaten von Amerika erst zu dem mache, was sie seien. Ein Hort der Freiheit, Gerechtigkeit und natürlich des American Way of Life, der amerikanischen Lebensart. Aber wir sollten diesem Gedanken nicht weiter folgen, denn die sogenannte amerikanische Lebensart ist weit mehr als ein Mythos. Sie ist eine Propagandalüge von ungeheuren Ausmaßen. Während in diesem Jahr Millionen US-Bürger den Nationalfeiertag auf ihre traditionelle Weise begingen und es sich bei Picknicks mit Hamburgern und Hotdogs gut gehen ließen oder die Staffage für patriotische Paraden mit dem rot-weiß-blauen Flaggenmeer bildeten, mussten gleichzeitig Tausende und Abertausende von Geflüchteten auf nacktem Boden sitzen oder schlafen. Und wenn sie durstig waren, sagte man ihnen, sie sollen aus Toilettenbecken trinken, wie Hunde. Als sich zum Ausgang des Tages Millionen US-Bürger am bunten Feuerwerken erfreuten, versuchten Tausende, wenn nicht Zehntausende Geflüchtete, wenigstens etwas Schlaf zu finden, in schmutzigen Kleidern, die sie seit Wochen am Leib tragen und die sie genauso wenig waschen dürfen wie sich selbst. Das ist die amerikanische Lebensart, wie geflüchtete Migranten aus Latein- und Zentralamerika, Frauen, Männer und Kinder in den USA, dem sogenannten Land der Freiheit, willkommen geheißen werden. Man pfercht sie in Camps zusammen, die im Auftrag der Regierung von privaten Gefängnisfirmen betrieben werden und die man zu Recht Lager nennt. In ihnen sind sogar kleine Kinder in Drahtverhauen eingesperrt. Das ist die perfide Art, mit der Enkel und Urenkel der einst in die sogenannte neue Welt emigrierten Auswanderer aus Europa heute die Migrantinnen und Migranten aus Süd- und Zentralamerika behandeln. Die reichste Nation der modernen Welt sperrt tausende Menschen ein, die vor Gewalt und Unterdrückung in ihren Ländern geflohen sind, in Lager und hofft, sie durch diese Politik der Abschreckung wieder loszuwerden. Das war der legendäre 4. Juli. Während die einen sich im Jubelgeschrei des US-amerikanischen Triumphalismus ergingen, seufzten und stöhnten die anderen und mussten ausharren in stiller Wut und wachsendem Groll. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie erschien im Original am 8. Juli 2019 unter dem Titel Holiday Peals and Nightmare Groans auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 15. Juli 2019. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Way, not in your country, my dude. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Im Sudan sind seit vielen Monaten Kämpfe für eine Demokratie von unten im Gang. Und wir haben vor einigen Tagen einen Beitrag gefunden in den Freien Radios, der sich genau damit auseinandersetzt und die These vertritt, dass diese Demokratiebewegung anders ist als vorangegangene in diesem afrikanischen Teil der Erde. Timo vom Radio Dreieckland aus Freiburg hatte einen Interviewgast oder hat eine Reportage darüber gemacht, über die neuesten Proteste im Sudan, die einen an Ägypten erinnern lassen. Und er schreibt dort in der Anmoderation, 2011 hatte die ganze Welt nach Kairo geschaut. Es war der arabische Frühling. Hunderttausende haben auf dem Tahrirplatz demonstriert, bis schließlich der Diktator Hosni Mubarak zurücktreten musste. Doch 8 Jahre später ist die Bilanz ernüchternd. Das Militär hat die Macht ergriffen, die Wirtschaft ist am Boden und Oppositionelle werden in Gefängnisse gesperrt. Auch im Sudan musste der langjährige Diktator Umar al-Bashir unter dem Druck der Straße zurücktreten. Wie geht es dort weiter? Macht der Sudan gerade ein ähnliches Schicksal durch wie Ägypten? Oder schafft die Demokratiebewegung dort einen echten Umbruch zu erkämpfen? Und er hat dann in dieser Reportage versucht, einen Überblick über diese neue Protestbewegung im Sudan zu geben. Und den übernehmen wir jetzt. Erschienen ist der im Original vor 2 Tagen am Montag, am 15. Juli 2019, eben wie gesagt im Radio Dreieckland. Und wir bedanken uns bei Timo, dass er diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat. 1989, da putscht sich Umar al-Bashir an die Macht und regiert 30 Jahre lang den Sudan als Diktator. Und immer wieder gehen Kriege von der Regierung aus, zum Beispiel der Bürgerkrieg im Darfur. Es gab keine Demokratie, keine Rechte in Sudan für die Leute. Und da haben über diese 30 Jahre immer wieder Demonstrationen gegeben, gab viele zivile Opfer dabei. Und der letzte Aufstand ist eigentlich seit letzter Dezember, letztes Jahr. Das sagt Mahmoud Abdelkarim, er ist ein sudanesischer Arzt aus Freiburg. Doch dieses Mal ist das anders als die Proteste, die es vorher gab. Im Dezember ging sie los, ausgelöst durch steigende Brotpreise. Der Brotpreis hat sich verdreifacht, auch das ähnlich wie der arabische Frühling 2011. Doch es geht um mehr, die Inflation, die ständigen Stromausfälle und der korrupte Staat, der Oppositionelle verfolgt und dort in Gefängnisse sperrt. Es kommt zu lang andauernden Protesten im ganzen Land. Solche Proteste wären noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Das sagt Amna. Sie ist eine sudanesische Demonstrierende. Sie sagt das gegenüber Mario Wolf, der Autor von der IC3W ist. Doch dieses Mal ist eben die Protestbewegung breiter als die Male davor. Die Opposition ist sehr heterogen, speist sich aber aus der alten demokratischen Opposition des Sudans, inklusive die Gruppen, die aus der südsudanesischen Befreiungsbewegung hervorgegangen sind, also diese marginalisierten Gruppen aus dem Süden, von denen es in der Hauptstadtregion wahrscheinlich 1 bis 2 Millionen Menschen gibt, sind weiterhin im Sudan aktiv geblieben. Aber eben nicht nur die, da sind Kommunisten dabei, da sind verschiedene Vertreter der alten sudanesischen Parteien dabei, vor allem aber, und das ist jetzt das Neue, eine jüngere Generation, die gar nicht in diesen Parteien sozialisiert worden ist, sondern die bereits unter dem Regime von Umar al-Bashir aufgewachsen ist und die sich in verschiedenen Berufsverbänden und Jugendgruppen organisiert hat. Das sagt Thomas Schmiedinger, ein Politikwissenschaftler an der Uni Wien. Ja, die Proteste sind breiter und andauernder als die bisherigen. Der Druck von der Straße lässt monatelang nicht mehr nach, trotz der gewalttätigen Repression des Regimes. Mario Wolf war im März im Sudan und auch selbst auf einer Demonstration in Khartoum dabei. Er erzählt, wie die Stimmung dort war. Es ist auf jeden Fall, man muss sich in die Lage der Demonstrierenden versetzen, um, glaube ich, diese Stimmung zu verstehen. Also diese Demonstranten, es ist immer sehr kurzfristig organisiert, aufgrund letztendlich der prekären Sicherheitslage. Das heißt, sobald Demonstranten irgendwie in Erscheinung treten, wurden sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann auch schon auf der Straße direkt von Sicherheitskräften aufgegriffen. Das heißt, die Anreize zu einer Art Demonstration oder zu dem Protest ist natürlich schon ein gewisses Sicherheitsrisiko. Auf der Demonstration dann selber schwingt natürlich dieses Sicherheitsrisiko mit. Es ist eine sehr, man kann es echt sagen, gespannte Stimmung. man weiß, man hat sich gefunden und weiß aber auch, dass letztendlich die Sicherheitskräfte innerhalb der nächsten wenigen Stunden eingreifen werden. Als die Demonstration von Polizei und Milizen aufgelöst wurde, haben AnwohnerInnen die Demonstrierenden versteckt. Dort sind sie allerdings nicht lange geblieben. Und sobald diese Sicherheitskräfte dann abgezogen waren, hat man sich wieder raus auf die Straße getraut, zusammengefunden und wieder das ein oder andere Plakat in die Höhe gehalten, seine Slogans gerufen und eben den Rücktritt von Bashir bzw. des ganzen Systems eigentlich gefordert. Vielleicht war es ja diese Hartnäckigkeit der Bewegung, die dazu geführt hat, dass Omar al-Bashir nach 30 Jahren abgesetzt wurde. Eine der wichtigsten Forderungen der Demokratiebewegung war damit erfüllt, doch das Militär übernimmt die Macht. Ähnlich wie in Ägypten, als die Armee nach gigantischen Protesten erst den Präsidenten absetzte und dann ihren General Assisi als Alleinherrscher etablierte. Was das Interessante ist, dass diese Opposition eine zivile Bewegung ist und nicht mit dem Rücktritt von Omar al-Bashir bzw. mit der Absetzung von ihm zufrieden war, sondern im Gegensatz etwa zur ägyptischen Opposition von 2011 nicht dem Militär vertraut. Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Das Militär verkündet stolz das Ende der Proteste. Doch die Demonstrierenden lassen sich davon nicht beeindrucken und gehen weiter auf die Straße. Sie fordern eine zivile Regierung. Doch die Brutalität, mit dem das Militär die Demonstrationen versucht einzudämmen, nimmt weiter zu. Am 3. Juni, zwei Monate nachdem Präsident al-Bashir abgesetzt wurde, kommt es zu einem traurigen Höhepunkt der Gewalt. Das Militär stürmt ein Protestcamp vor ihrem Hauptquartier. Dabei töten sie über 120 Demonstrierende. Trotz der Gewalt ist die Protestbewegung nicht geschlagen. Denn die breite Protestbewegung ist auch in den Gewerkschaften verankert, wie Thomas Schmiedinger sagt. Und Gewerkschaften haben den Vorteil, dass sie tatsächlich über Machtmittel verfügen, ein Land lahmlegen können, ohne in die bewaffnete Konfrontation treten zu müssen. Das heißt, es ist möglich, dass im Sudan mit Generalstreiks das Land lahmgelegt wird und dass das Regime zu Zugeständnissen gezwungen werden kann. Und das machen sie auch. Nur 6 Tage nach dem Massaker vor dem Militärhauptquartier rufen die Gewerkschaften zu Generalstreiks aus. Kaum ein Geschäft öffnet am 9. Juni und die Straßen sind leer. Kurz darauf verhandelt das Militärregime wieder mit der Opposition. Unterstützung bekommt die Protestbewegung von der Afrikanischen Union und besonders von Äthiopien. Sie wollen zwischen dem Militär und der Opposition vermitteln. Mit Erfolg. Am 3. Juli einigen sich Militär und Opposition auf die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung. Sie wollen Gefangene freilassen und verpflichten sich, das Massaker vom 3. Juni aufzuarbeiten. Die Revolution hat gewonnen. So kommentiert der sudanesische Gewerkschaftsbund die Einigung auf Facebook. Aber nicht alle Oppositionelle unterstützen die Einigung mit dem Militärrat. Die sudanesische Menschenrechtlerin Azaz El-Shami nennt das Abkommen gegenüber Al Jazeera eine PR-Übung. Denn auch mit dabei in der Regierung ist Hemeti. Hemeti, eigentlich heißt der Mohammed Hamdan Dagalo, ist seit Jahren berüchtigt, weil er einer der wichtigsten Führer der sogenannten Janjaweed-Milizen aus Darfur ist und war und für viele der großen Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt verantwortlich war. Der Kriegsverbrecher Hemeti war auch Kommandant der Einheiten, die für das Blutbad am 3. Juni verantwortlich waren. Mit so jemandem könne man nicht zusammenarbeiten, sagt Azaz El-Shami gegenüber Al Jazeera. Der Vertrag zwischen Militärrat und Opposition ist noch nicht unterzeichnet. Während sie noch weiter verhandeln, gehen die Proteste auf den Straßen im Moment weiter. Erst vorgestern, am 13. Juli, haben wieder 10.000 auf den Straßen von Khartoum protestiert und haben Gerechtigkeit für die Opfer des 3. Juni gefordert. Ob die Protestbewegung dieses Mal wirklich der Übergang zu einer demokratischen Regierung gelingt oder ob wie in Ägypten am Ende doch das Militär übernimmt, das wird sich noch in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, zeigen. Soweit dieser Überblick über die aktuelle Demokratiebewegung im Sudan. Wir bedanken uns vielmals bei Timo von Radio Dreieckland, dass er diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat. covered in their masses. Just like witches act like masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As a war machine keeps turning. And hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees of war pigs crawling. Begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. No warrior! Thank you. Radioaktiv Berlin rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Los geht's heute Abend um 19 Uhr in der Meuterei, eine Veranstaltung unter dem Namen Rheinmetall entwaffnen. Aus dem Veranstaltungstext. Offenes Treffen von No War Berlin. Wie 2018 findet auch dieses Jahr vom 1. bis 9. September am Rheinmetall-Standort Unterlüss ein mehrtägiges Diskussions- und Aktionscamp unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen statt. Rheinmetall ist der zweitgrößte Rüstungskonzern Deutschlands und die von ihm produzierten Panzer rollen in vielen Kriegen an vorderster Front, wie etwa unter türkischer Flagge gegen die kurdischen Gebiete in Syrien. Das Camp soll ein Ort sein, an dem Perspektiven gegen Krieg und Militarisierung diskutiert und praktisch umgesetzt werden. Bei diesem offenen Treffen wollen wir uns mit der langen Geschichte des Rheinmetall-Standorts in Unterlüss beschäftigen, von der Erfahrung des Camps im letzten Jahr berichten und über die Aktivitäten auf dem diesjährigen Camp informieren. Das Ganze heute Abend ab 19 Uhr, also zwei Stunden nach Ende dieser Sendung, in der Meuterei. Die findet ihr in Kreuzberg, und zwar in der Reichenberger Straße 58, nahe dem U-Bahnhof Cottbusser Tor auf der Linie U1 U8 oder dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Am Freitag gibt es dann ein Radau-Konzert ab 21 Uhr im Koma F in der Köpi. Aufspielen da Grinta Bakan, das ist Harsh Noise aus Indonesien. Abibos, das ist Harsh Noise aus Russland. Orchür, das ist Black Death Metal, würde ich mal vermuten, aus Berlin. Und Hure, das ist Digital Terror, Harsh Noise, ebenfalls aus Berlin. Alle diese vier Bands ab 21 Uhr in der Köpi, und die befindet sich in der Köpenicker Straße 137 in Berlin-Mitte, nahe dem Ostbahnhof oder der Station Heinrich-Heine-Straße auf der Linie U8. Am Samstag dann um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kiezhaus Agnes Reinhold im Wedding, beziehungsweise dort wird ein Buch vorgestellt, das heißt Wege durch den Knast, aus dem Veranstaltungstext. Wege durch den Knast ist ein Ratgeber, der sich der Überwindung der Isolation Gefangener durch Bildung und Information verschrieben hat. Grundgedanke dabei ist der in vielen Knästen seit jeher schon gelebt wird, die Wissensweitergabe von erfahrenen Gefangenen an Neuzugänge. Die Texte sollen euch ermöglichen, immer wieder aus dem rechtlosen Objektstatus der Gefangenen des Staates auszubrechen und handlungsfähig zu werden. Es gibt auch eine Webseite zu dem Buch, und die heißt wegedurchdenknast.de. Und das Ganze findet statt im Kiezhaus Agnes Reinhold. Und das findet ihr an der Afrikanischen Straße 74 in Berlin-Wedding, ungefähr 10 Minuten Fußweg entfernt von der U-Bahn-Station Rehberge auf der Linie U6. Eine weitere Veranstaltung dann abends, also ebenfalls am Freitag um 22 Uhr, wieder in der Köpi im Koma F. Dort spielen Burn Rotten, das ist Hardcore-Punk aus Turku in Finnland, und Sputnik, das ist Synth-Punk, ebenfalls aus Turku in Finnland, und Subverse, das ist Anarcho-Punk aus Berlin. Diese drei Punk-Bands um 22 Uhr am Freitag in der Köpi im Koma F, Köpenicker Straße 137 Berlin-Mitte, entweder Ostbahnhof oder Heinrich-Heine-Straße, Linie U8, die nahegelegenen Stationen. So, dann haben wir noch eine Veranstaltung für kommenden Sonntag. Und zwar ab 16 Uhr im B-Laden. Da gibt es eine Studiengruppe, die öffentlich die Bedeutung des Konföderalismus diskutieren will. Sie lesen den englischen Text von Murray Bookchin, schauen Praxisbeispiele wie etwa in Rojava an und diskutieren und moderieren anhand eigener Fragen rund um das Thema. Man kann sich dort anmelden, und zwar at berliner.kommun@mail.de, und die Berliner Kommun ist Teil oder hat auch eine Anschrift im B-Laden, und den findet ihr in der Lehrterstraße 27 bis 30 in Berlin Moabit. So, das waren unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr zum Beispiel auch auf dem Weblog Stressfaktor. Der heißt stressfaktor.squad.net. We'll be right back. Derzeit schauen viele Menschen wie das Kaninchen auf die sprichwörtliche Schlange, auf die Wahlentwicklung, vor allen Dingen in Sachsen. Dort wird ja im September ein neuer Landtag gewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die faschistische AfD dort die Regierungsmacht mit übernehmen könnte, sind relativ hoch. Das gleiche gilt für andere Bundesländer, in denen demnächst Wahlen sind, so wie Brandenburg und weitere in den nächsten 1 bis 2 Jahren, vor allen Dingen im Osten des Landes. Es ist interessant, dass gerade Funktionäre aus dem Westen einen Aufstand proben gegen die Wortführer des völkisch-nationalistischen Flügels innerhalb der AfD. Aber das gleichzeitig lässt sich beobachten, dass dieser völkisch-nationalistische Strömung demgegenüber machtbewusst und lautstark zurückagiert. Und wir freuen uns heute, einen sehr interessanten Beitrag von Radio Korax übernehmen zu können. Die sprachen mit David Begrich vom Miteinander e.V. Das Ganze schon am 12. Juli, also schon ein paar Tage her, um mal da genauere Einschätzung zu bekommen. Und dann kamen sie auch noch auf den sogenannte identitäre Bewegung zu sprechen, die ja jetzt vom Verfassungsschutz neuerdings sogar als rechtsextrem eingestuft wird. Eine bahnbrechende Erkenntnis, die diese steueralimentierten Behörden da manchmal fähig sind zu äußern. Die IB plante ja einen großen Aufmarsch und das ist ein anderes Thema, aber mal zur Einschätzung, wie diese Strömung sich entwickelt und welche Bedeutung sie gerade in der Verknüpfung mit der AfD hat, das ist ganz interessant. Deswegen spielen wir das heute hier ab und bedanken uns nochmal bei der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax im Antifa-Antifa-Bereich, dass sie diesen Beitrag zur Verfügung gestellt haben, denn der ist auch weit über Sachsen oder Brandenburg hinaus sehr interessant, auch hier in Berlin. Also ich glaube, es ist schon so, dass an der Strömung der Flügel, also der völkisch-nationalistischen Strömung in der AfD, eigentlich nichts mehr vorbeigehen kann. Dazu ist diese Gruppe in den letzten Jahren viel zu stark geworden. Muss ich ja nochmal in Erinnerung rufen, dass das ja nicht der erste Versuch ist, sozusagen die Völkischen in der AfD in die Schranken zu weisen. Das haben ja zuvor auch schon Lucke und Petri versucht und sind daran gescheitert. Dann gab es die sogenannte alternative Mitte, die ist auch daran gescheitert, so etwas zu erreichen wie einen Balanceausgleich. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann hat man den Eindruck, es gibt so einen Machtkampf in der AfD und der wird geführt zwischen den Nationalkonservativen in der AfD, also denjenigen, die sich so eine Republik wünschen wie die vielleicht Alfred Dregger in den 80er Jahren der alten Bundesrepublik sich vorgestellt hat, wo alles so ein bisschen beigefarben, hierarchisch strukturiert und eine klassische Geschlechterordnung stattfindet, und den offen Rechtsradikalen. Zwischen denen findet dieser Machtkampf statt, und wenn man sich jetzt den Aufruf nochmal anschaut oder diesen Brief, der da geschrieben worden ist, dann ist ja interessant, dass niemand aus Ostdeutschland, der wirklich in der Partei Gewicht hat, den unterschrieben hat. Und ich glaube, das ist ein Zeichen. zumal die AfD ja auch im Osten, also man kann die Wahlergebnisse zum EU-Parlament waren ja bezeichnend, das war ja haarklein, die DDR-Karte sozusagen, mit der man da im Osten ganz andere Wahlergebnisse erzielen konnte, bis hin zu prognostizierten Regierungsbeteiligungen in Sachsen. Wahrscheinlich ist auch das im Westen nicht ganz spurenlos, dass natürlich das Gros der Wähler und Wählerinnen der AfD tatsächlich auch zumindest prozentual im Osten liegt. Könnte das aber zu sowas wie einer Spaltung, also wäre ja nicht neu, könnte das auch zu so einer Spaltung der Partei selbst führen? Also ist der Riss so groß oder kann man sich damit arrangieren im quasi nationalkonservativen Teil der Partei? Es gibt ja eine Gruppe in der AfD, die versucht, diese Spannungen zu überbrücken. Also es gab gestern das Statement von Alice Weidel, die gesagt hat, also jetzt stehen die Wahlen im Vordergrund und Konflikte sollten intern gelöst werden. Das ist ja so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde. Aber es besteht natürlich schon die Gefahr, dass die AfD im Osten zu so einer Art Lega Ost wird. Diesen Begriff, den habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, sondern die kommt ausgerechnet von dem neurechten Theoretiker Karl-Heinz Weismann, der schon vor 3-4 Jahren davor gewarnt hat, dass wenn die AfD im Osten so eine separatistische und, wie Höcke es nennt, solidarpatriotische Linie einschlägt, dass sie dann so eine Art ostdeutschen Sonderweg geht, und er hält das für ein Programm zum Scheitern. Ich glaube hingegen, dass die AfD im Osten sehr gut ohne die AfD West könnte. Das hört sich vielleicht paradox an, weil ja die numerische Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler und auch der Mitglieder der AfD nun mal im Westen sitzt. Aber es ist eben so, dass die AfD im Osten diejenige Partei ist, die gegenüber dem Westen die viel stärkere gesellschaftliche Akzeptanz und Reichweite hat und auch das entsprechende Auftreten hat. Und insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es zu einer Situation kommen kann, in der diese Spannungen jedenfalls noch zunehmen werden. Und ich könnte mir keinen Akteur in der AfD gegenwärtig vorstellen, der in der Lage wäre, Björn Höcke und seiner Anhängerschaft in die Schranken zu weisen. Auch wenn das NSDAP-Züge trägt oder beziehungsweise wenn die AfD ja ohnehin auf einen Ostkonsens, also in die, ja, die Höcke-Partei, auf einen Ostkonsens setzt und in Cottbus von der Vollendung der Wende spricht und so weiter, also wirklich so eine Art in Anführungszeichen modernes, also im faschistischen Sinne auch revolutionäres Potenzial zu haben, also da die Regierung zu stürzen, was ja auch immer mal wieder durch die Rhetorik klingt. Also sprich wirklich eine Machtübernahme anzustreben, und dann wäre das ja tatsächlich ein ganz anderes Ding. Sowas geht durch in der AfD, meinst du? Also so eine quasi faschistische Ausrichtung. Ja, es geht eben nicht in der AfD durch, sondern es geht in der Ost-AfD durch. Und da wird das sozusagen also auch bei denjenigen, die diese Rhetorik nicht gutieren, wird das als zulässige rhetorische Zuspitzung interpretiert, während in der westdeutschen AfD eben Anleihen an den Nationalsozialismus oder an so eine faschistische Sprache als Igitt gelten. Und das ist der Unterschied. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied. Die AfD hat begriffen, dass sie erfolgreich sein kann, wenn sie im Osten die PDS-Karte der 90er Jahre ausspielt. Das heißt, wenn sie eine Anti-Establishment-Politik macht, wenn sie polarisiert, wenn sie an die Systemumbrucherfahrungen der Ostdeutschen appelliert, und das sozusagen mit den Keywords der Zeit der Wiedervereinigung und der Wende tut. Man muss sich ja klar machen, ich glaube, den Korax-Hörern ist das klar, aber vielen Hörerinnen und Hörern in Westdeutschland ist es eben nicht klar. In der politischen Kultur der Westdeutschlands gibt es eine Ewigkeitserzählung, die des Grundgesetzes, und das ist eine Erfolgsgeschichte. Das heißt, die Neigung sozusagen, sich gedanklich einem Systemumbruch anzunähern, die gibt es in Westdeutschland nicht. In Ostdeutschland sieht das anders aus, weil es eine Erfahrung damit gibt, dass politische Ewigkeitserzählungen sehr rasch an ihr Ende kommen können. Und es gibt in der AfD Leute, die sagen, na, guckt euch doch die Situation im Sommer 1989 an. Honecker ist krank, das Regime schweigt, und guckt euch die Situation im Juli 2019 an. Merkel zittert. Das Merkel-Regime hat fertig, sage ich jetzt mal überspitzt. Mhm. Und diese permanente Parallelisierung zwischen der Agoniephase der DDR 1989 und der jetzigen Situation in der Bundesrepublik, die kann man für überspitzt und absurd halten, aber sie knüpft natürlich im Osten an eine reale Erfahrung, eine Erinnerung von anderthalb Generationen an, und damit kann man erfolgreich Politik machen. Das wahrscheinlich dann auch relativ problemlos im Schulterschluss mit so etwas, was sich Identitäre nennt. Jetzt hat ja der Verfassungsschutz 2 Jahre gebraucht, um rauszukriegen, dass es sich tatsächlich um eine sogenannte rechtsextreme Bewegung handelt, also Bewegung, ne? Also Gruppe, politische Gruppierung handelt. Und das ist kein Problem sozusagen für die ostdeutsche AfD. Also in Halle hat man das ja auch schön sehen können, sozusagen, was die Lokalitäten angeht und die Zusammenarbeiten. Was spielen die denn da für eine Rolle innerhalb der Diskussionen, die da eben jetzt auch am Mittwoch nochmal hochgekocht sind? Was spielen denn diese Schulterschlussaktionen zu offen rechtsradikalen Organisationen in der AfD für eine Rolle? Ich glaube, das wird nochmal interessant. Es ist ja so, dass die AfD offiziell immer noch einen Abgrenzungsbeschluss, Nicht-Kooperationsbeschluss mit den Identitären hat. Faktisch jedoch ist der sozusagen außer Kraft gesetzt oder funktioniert nicht. Die Identitären selbst jedoch haben meiner Ansicht nach ihren Zenit überschritten. Also es gibt seit etwa einem Jahr keine innovativen Aktionen mehr. Die Gruppe an sich wächst auch im Moment nicht. Man kann noch mal fragen, ob das jemals eine Bewegung war oder ob es nicht vielmehr so eine Kadertruppe war, die sehr erfolgreich sozusagen an der popkulturellen Modernisierung von rechtsextremen Inhalten gearbeitet hat. Aber ich glaube, dass die Identitären so eine Art Durchlauferhitzer sind oder gewesen sind und noch sind für etwas anderes. Wenn wir uns angucken, wie die Vorfeldagenturen der neuen Rechten funktionieren, also zum Beispiel so ein Propagandanetzwerk wie 1%, dann werden wir sehen, dass viele Akteure, die dort im Umfeld agieren, ihr Handwerkszeug in Bezug auf die strategische Kommunikation in den Medien, auf den Aufbau von Inhalten und so weiter, bei den Identitären gelernt haben. Und deshalb glaube ich, dass die Identitären so etwas sind wie ein Ein-Generationen-Projekt, das sich jetzt langsam auch überlebt hat. Was jetzt nicht heißt, dass die sofort eines schnellen Todes sterben werden. Die wird es schon noch eine Weile geben, aber der Zeitpunkt, dass sie der Kristallisationsort einer neuen rechten Jugendbewegung sind, ich glaube, der ist überschritten. Woher dann dieser unbedingte Wille einer Demonstration am 20. Vielleicht ist das auch so eine Art, wir sind viele im Moment. Könnte ja auch sein, dass es daher rührt und weniger auf so eine Art, wow, es wächst. Man muss natürlich sagen, Halle ist für die Identitären in Deutschland ein sehr wichtiger Ort, weil sie haben dort dieses Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße. Damit haben sich ja viele Hoffnungen verbunden. Also alles, was wir in den letzten 20 Jahren in der extremen Rechten an Sozialraumkonzepten diskutiert gesehen haben, das ist dort sozusagen auf dieses Haus projiziert worden. Der Punkt ist nur der, offenkundig hat sich nichts davon oder nur sehr wenig davon umgesetzt. Es ist mehr so eine nationalistische Wohngemeinschaft, in der sich irgendwann auch die Frage stellt, wer macht denn den Abwasch und wer räumt auf und wie sieht das mit der Beendigung der Studienabschlüsse aus? Also all das, was man aus anderen Hausprojekten auch kennt, und der große gesellschaftliche Umbruch oder die Repräsentanz in der Stadtgesellschaft scheinen sich dann doch nicht durchzusetzen, was nicht heißt, dass der Protest der Bürgerinitiative in Halle da gar keinen Anteil dran hat. Aber ich glaube eben, dass diese hochfliegenden Erwartungen, die man da hatte, sich offenkundig nicht erfüllt haben, weil eben ganz klar geworden ist, dass in dem Moment, in dem die Situation auf dem Campus nicht so ist, wie man sich das wünscht, nämlich dass man dort sozusagen frei flottierend immer mehr Anhänger gewinnt, man dann irgendwann den Rückzug ins Haus antritt und nur noch unter sich agiert und Bier trinkt. Woraus rekrutieren sich denn die da jetzt angesprochen sind, um nach Halle zu kommen? Es gibt eigentlich 3 Quellmilieus für die Identitären. Das einerseits sind das ehemalige Mitglieder der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten, die sich bei den Identitären wiederfinden. Das ist eine Quelle. Die zweite sind Leute, die zuvor sowas wie eine politische Sozialisation in einer Burschenschaft erfahren haben, also die vielleicht auch in anderen Universitätsstädten schon mal in einem Burschenhaus gewohnt haben, da vielleicht auch einer schlagenden Verbindung beigetreten sind. Das ist das zweite. Und das dritte sind diese völkisch jugendbewegten Leute, die aus dem Kontext des Freibundes kommen beispielsweise. Das ist eine völkische Jugendbundbewegung, die so aus dem rechten Flügel der Lebensreformbewegung kommen. Alle gemeinsam haben diese drei Quellmilieus jedoch, dass sie eindeutig dem rechtsextremen Kontext zuzuordnen sind. Und insofern war das so ein bisschen gestern die Nachricht, dass der Verfassungsschutz die als rechtsextrem einstuft, not news. Mhm. Heißt das irgendwas auch für die Demo, also diese Einstufung? Ach, das glaube ich nicht. Diejenigen, die zur Anhängerschaft der Identitären gehören, denen ist es völlig egal, wie sie apostrophiert werden. Sie selber sehen sich ja als die patriotischen Verteidiger des Abendlandes und man sieht sich da sozusagen fast in einer Märtyrerrolle. Also die sind gegen Zuschreibungen von außen, sind die, glaube ich, relativ. Ihr hörtet Einschätzungen zur Entwicklung der AfD und darin dem völkisch-nationalistischen Flügel, der weiter im Aufwind ist, als auch einige aktuelle Standortbestimmungen über die Entwicklung der identitären Bewegung, wie sie sich nennt, also einer rechtsextremen neonazistischen Gruppierung, die sehr eng verzahnt ist mit Teilen der AfD. Das Ganze ein Beitrag von Radio Korax vom 12. Juli 2019 im Gespräch mit David Bergrich vom Miteinander e.V. und wir bedanken uns vielmals für die Bereitstellung dieses Beitrags. We'll be right back. Radioaktiv Demo-Ticker. Der Demo-Ticker diese Woche kurz und knackig. Es gibt eine Kundgebung, und zwar morgen am Donnerstag. Zunächst um 16 Uhr eine Kundgebung Syndikat bleibt auf dem Kudamm. Und zwar vor Pierce Global, das ist der Kudamm 177. Und da findet die Kundgebung statt. Jetzt erst recht, Hashtag Syndikat bleibt, aus dem Veranstaltungstext. Wir wussten, dass der Tag kommen musste. Nun ist er da. Nach dem anarcha-feministischen Hausprojekt Liebig 34 hat das Syndikat als zweites der akut bedrohten emanzipatorischen Projekte den Termin für die Gerichtsverhandlung bezüglich der Räumungsklage erhalten. Am 29. Oktober soll es nach dem Willen von Pierce Global die richterliche Entscheidung geben, nach der dann irgendwann der erste Räumungsversuch folgt. Aber nach dem Willen von Pierce Global hätten wir auch schon am 31. Januar 2018 die Schlüssel übergeben sollen. Ihr Wunsch ist es offensichtlich nicht Befehl. Und das wird sich auch nicht ändern. Deshalb kommt zur Kundgebung gegen die drohende Räumung der Kiezkneipe Syndikat nach 33 Jahren kollektiver und solidarischer Kiezkultur von unten. Und diese Kundgebung findet am Donnerstag zweimal statt. Einmal direkt vor Pierce Global und zwar um 16 Uhr am Kudamm 177 in Charlottenburg. Nahegelegener U-Bahnhof ist dort der Adenauerplatz auf der Linie U7. Und dann nochmal um 18.30 Uhr in Neukölln und zwar direkt vor dem Kneipenkollektiv Syndikat. Das ist in der Weisestraße 56 und das liegt in der Nähe des U-Bahnhofs Bodinstraße auf der Linie U8. So, das ist der Demo-Ticker für diese Woche. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Bevor es hier gleich weitergeht in den Freien Radios Berlin-Brandenburg, heute aus dem Studio Ansage, möchte ich darauf hinweisen, dass diese Sendung auch einen Podcast hat. Den findet ihr im Internet unter www.radioaktivberlin.blogsport.de. Da könnt ihr diese Sendung in einigen Stunden als auch viele alte Sendungen und Beiträge von uns natürlich hören und findet unter Frequenzen und Termine natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen, die so passieren, rund um diese Sendung oder das freie Radio. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Wir haben ihn heute zu Anfang in der Sendung gehört. Er ist sehr krank, er droht zu erblinden, ihm wird ganz simple, rudimentäre Behandlung verweigert. Das ist ein Unding, wenn ihr wollt, informiert euch mal über laufende Sachen, vor allen Dingen eine Online-Petition, die gerade läuft unter www.mumia-hörbuch.de. Im Internet gibt es keine Umlaute, deswegen wird Hörbuch mit OE geschrieben, mumia-hörbuch.de. Schaut da einfach mal rein, helft mit. Von Repressionen betroffene Radiojournalistinnen und Journalisten zu unterstützen, in diesem Fall Mumia. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Ich bin wahrscheinlich erst in 2 bis 3 Wochen wieder auf dieser Frequenz zu hören. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. All right. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all. Free Mumia. Free Mumia. You can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all.